Eine Party für den Herrn Jens Borchers, berichtete aus Washington DC. Und im Studio begrüße ich jetzt Josef Brammel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und er hat im vergangenen Jahr unter dem Titel Amerika, Gott und die Welt eine viel beachtete Studie veröffentlicht, in der er Weltanschauung und Bedeutung der neuen christlichen Gruppierungen in den USA sehr kritisch analysiert. Guten Tag, Herr Brammel. Guten Tag, Herr Dietjen. Herr Brammel, das, was wir da gehört haben, da scheinen sich ja einige und ganz möglicherweise unterschiedliche religiöse Strömungen aus den USA zu vermischen. Einerseits traditionelle afroamerikanische Frömmigkeit, andererseits das, was man kennt, die politischen Parolen, die man auch aus den weißen evangelikalen Bewegungen kennt. Inwiefern war denn das, was wir da jetzt gehört haben, typisch für das, was Sie in Ihrem Buch als das wichtigste Kulturphänomen der letzten zwei Jahrzehnte in den USA beschreiben, nämlich das, und ich zitiere da noch einmal aus Ihrem Buch, nämlich das Erstarken konservativer, evangelikaler und fundamentalistisch-religiöser Bewegungen? Herr Dietjen, wenn man auf das politische Verhalten sogenannter christlich-rechter schließen möchte, muss man sehr genau hinsehen. Wir haben eben eher ein Beispiel für Mainline-Protestanten, für eher gemäßigtere, liberalere Protestanten gesehen, gehört, unter denen sich auch sehr viele Schwarze befinden. Der Wähleranteil George W. Bush bei den schwarzen Wählern ist über die 9% nicht hinausgegangen. Aber was wir da an Parolen gehört haben, gegen Abtreibung, gegen Gott, das war ja für unsere Ohren zumindest nicht allzu gemäßigt. Das ist durchaus Propaganda. Sehr, ja, christlich rechts, aber beim politischen Verhalten sind diese Gruppen eher noch den Demokraten zugeneigt. Das hat auch was mit sozialreformerischen Ideen, mit der sozialreformerischen Agenda zu tun, die aber Evangelikale, weiße Evangelikale ablehnen. Hier geht es nicht darum, den Menschen eine bessere Umgebung, ein besseres Lebensgefühl zu geben, sondern hier geht es darum, wenn sie arm sind, dann sind sie selber schuld. Hier werden christlich Rechte mit wirtschaftslibertären Bereichen verbunden und das war sehr gut gelungen bisher bei den Republikanern. Und christlich Rechte unterscheiden sich von diesen sogenannten Mainline-liberaleren Positionen auch dadurch, dass sie militärische Gewalt sehr hoch einschätzen, dass sie vor allem ein sehr schlagkräftiges Amerika und nicht zuletzt auch den uneingeschränkten Schutz Israels wollen. Das sind jetzt alles schon politische Themen. Den größten Zulauf in diesen neuen christlichen Bewegungen haben Evangelikale, haben pfingstlerische Kirchen, Pentecostals. Heißen die, wofür stehen die eigentlich religiös? Kann man die auch spirituell irgendwo verorten? Sie werden unter dem Label Born Again Christians subsumiert, wobei nicht jeder Born Again Christian dann automatisch auch ein Evangelikaler ist. Was heißt das Born Again? Wiedergeborene Christen legen die Bibel sehr wörtlich aus. Viele von ihnen glauben auch an Armageddon, dass eben Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommt, wenn Israel in seinen alttestamentarischen Grenzen reetabliert wird und dann eben die Endschlacht stattfindet, in der das Gute dann endgültig über das Böse siegt. Das wiederum glaubt aber nur ein sehr kleiner, aber dennoch hartgesottener Teil. Viele christliche Rechte sind jenseits gerichtet, eben nicht an sozialreformerischen Ideen interessiert und kümmern sich im Diesseits dafür, dass eben hier sehr traditionalistische Vorstellungen ihren politischen Erfolg finden. Das heißt, gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, gegen homosexuellen Ehe und vor allem wird hier auch für traditionelle Werte eingestanden, traditional family values, wie sie sie nennen. Diese christliche Frömmigkeit in den USA kannte man lange als ein regionales Phänomen aus dem Süden, aus dem sogenannten Bible Belt, aus dem Bibelgürtel. Wie lässt sich diese Ausdehnung der evangelikalen Bewegungen der neuen Christen in den USA beschreiben? Kann man das auch zahlenmäßig erfassen? Man kann es zahlenmäßig auf ein Viertel der eingetragenen Wählerschaft festmachen. Das war früher nicht immer so. Das hat sich erst seit den 70er, Ende der 60er Jahren deutlicher manifestiert, indem eben hier die Politik auch in den Lebensbereich dieser Evangelikalen eingegriffen hat. Denken Sie an das Abtreibungsurteil Roe v. Wade, in dem das Recht auf Abtreibung etabliert wurde. Urteile, in denen das Schulgebet eingeschränkt wurde. Hier wurde in die private Lebenssphäre christlich-rechter eingegriffen, die hier wiederum dann mit Politisierung geantwortet haben. Viele waren bis dato nicht in Wählerlisten eingetragen und hier wurde eben das ganze Organisationsgeflecht der sogenannten christlichen Rechten mobilisiert und hier wurden eben Leute für Wahlen eingetragen und dann auch zu den Wahlurnen bewegt. Deutschlandradio Kultur in unserer Themenreihe Die neue Christenheit sprechen wir mit dem Politologen Josef Braml über den Boom neuer christlich-konservativer evangelikaler Bewegungen in den USA. Herr Braml, wenn man die letzten Wahlen vom November, die Kongresswahlen anschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, das Phänomen ist kein allein rechtes Phänomen mehr. Auch die Demokraten haben sich da massiv einer religiösen, evangelikalen Rhetorik bedient. Ist das Phänomen des rechten religiösen Fundamentalismus möglicherweise schon im Niedergang? Ich denke nicht so sehr. Wenn man genau hinsah, hätte die Niederlage der Republikaner noch sehr viel deutlicher ausfallen können, dann nämlich, wenn die christliche Rechte nicht so sehr mobilisiert gewesen wäre. George W. Bush, die Republikaner haben hier vor allem auch wieder christliche Rechte mobilisieren können, die zu den Wahlurnen gingen. Was diesmal anders war, dass eben auch die Demokraten gelernt haben, hier dieses moralische Feld zu kultivieren. Hier ist es den Demokraten gelungen, die sogenannten Mainline-Protestanten, aber auch gemäßigtere Katholiken wieder für sich zu gewinnen. Und hier hat nicht zuletzt auch der Irakkrieg das Seinige getan, dass eben hier sehr viele mit der doch eher kriegstreiberischen Agenda vieler christlicher Rechter nicht sehr viel am Hut hatten und hier eben auch Krieg als andere moralische Frage neu definiert haben. Mhm. Religiosität, Spiritualität ist in den USA und in einer anderen Form, als wir es in Europa kennen, kein Phänomen der letzten 20 Jahre. Zum Abschluss gefragt, Herr Braml, was muss man kurz gesagt über die Geschichte der USA wissen, um das zu verstehen, was Religion in der amerikanischen Gesellschaft und in der Politik bedeutet? Man kann jetzt sehr weit ausholen und bis zurück zu den Gründervätern gehen, aber hier wird dann oft auch vieles verglichen, was man sehr schwer vergleichen kann, weil eben das politische System hier ein anderes war und eben auch andere Themen eine Rolle spielen. Wenn man jetzt nicht ganz so weit zurückblickt und nur eben hier die letzten 30, 35 Jahre ins Visier nimmt, wird deutlich, dass eben hier Amerika nicht so sehr viel religiöser geworden ist auf der gesellschaftlichen Ebene. Im Gegenteil, Amerika ist sehr viel liberaler geworden. Aber genau diese Liberalisierung, diese Frauenbewegung, Homosexuellenbewegung, Liberalisierung in jedem Bereich hat dann viele christliche Rechte in ihrem privaten Bereich verstört und dazu bewegt, hier politisch zu antworten. Das heißt, das Phänomen der christlichen Rechten ist eher eine politische Antwort auf eine gesellschaftliche Liberalisierung. Und hier denke ich, wenn man das eben hier vielleicht dialektisch sieht, ist dann auch wieder eine Gegenmobilisierung liberalerer Christen zu erwarten, was man eben auch schon deutlich gesehen hat bei den Zwischenwahlen, dass hier eben dann auch wieder gemäßigtere religiöse Gruppen hier sich für die Demokraten einsetzen und vielleicht dann das Gewicht der christlichen Rechten wieder ein wenig relativieren. Josef Braml, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über die Vereinigten Staaten zwischen Liberalität und neuem religiösen Fundamentalismus. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Morgen in unserer Reihe über die neue Christenheit eine Reportage aus Brasilien und die Ausbreitung der Pfingstkirchen in Latein- und Südamerika. Mehr Informationen darüber und die ganze Themenreihe zum Nachhören finden Sie auch im Internet unter www.deradio.de.